Warum? Weil die Fichte dominierte. Sie bietet viele Vorteile und galt als Brotbaum der Forstwirtschaft, denn sie wächst schnell, hat gerade Stämme und ist relativ robust. Jahrzehntelang wurde sie in vielen Gegenden standortfremd angebaut, meist in Monokultur. Diese Praxis ging allerdings auf Kosten der Vielfalt. Die heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre haben, verbunden mit einer Zunahme an Schädlingen, zum großflächigen Absterben von Fichten geführt, aber auch zum Tod einzelner anderer Bäume. Von Lärchen, Kiefern und sogar von Buchen. Der Harz bildet keine Ausnahme. Auch in der Eifel, im Sauerland und im Thüringer Wald hat viel Wald die Hitze und Trockenheit nicht überlebt. Bereits 2020 mussten in Deutschland nach Angaben des Thünen-Instituts fast 300.000 Hektar Fläche wieder aufgeforstet werden. Der Hitzesommer von 2022 ist hier noch gar nicht mitgerechnet. Das ist mehr als die Gesamtfläche des Saarlandes. Schon machen sich viele FörsterInnen Sorgen, dass an manchen Stellen überhaupt kein Wald mehr wachsen wird. Einfacher durch die Trockenperiode sind Mischwälder gekommen. Weil jede Baumart ihre eigenen Schädlinge hat, bieten sie weniger Angriffsfläche als Monokulturen. Und weil sich Baumarten zudem gegenseitig ergänzen in ihren Kronen- und Wurzelsystemen, sind sie besser mit Licht, Wasser und Nährstoffen versorgt. Das macht sie weniger anfällig für Trockenheit, Schädlinge und andere Herausforderungen. Übrigens nicht nur bei uns, wie Studien zeigen. Vergleiche von Wäldern auf 5 Kontinenten haben ergeben, dass diese in gemischter Form überall resilienter waren. Und zudem produktiver als Monokulturen, obwohl oft das Gegenteil angenommen wird. Und zwar um durchschnittlich 15%. Zwar ist auf Basis der heutigen Forschungsergebnisse schwer vorherzusagen, welche Arten in Zukunft angepflanzt werden sollten. Klar ist aber, dass die Lösung in bunt zusammengesetzten Wäldern mit einer Vielfalt an Baumarten liegt.